Benko reist in der Regel per Privatjet an, mit der größeren Bombardier oder auch mal mit der kleineren Cessna. Immer aber mit mehreren Personenschützern, mit denen sich Benko früh umgibt. Seine Leibwächter, um die 5 an der Zahl, kommen meist aus einer österreichischen Eliteeinheit, dem Einsatzkommando Cobra, das hochrangige Politiker schützt. An Bord der Roma wuseln 18 Crewmitglieder, kochen und putzen und richten die Spielzeuge der Passagiere her, wie die Jetskis, mit denen sich die maximal 12 Gäste an Bord Bewegung verschaffen können. Benko ist sichtlich in seinem Element, mit der Gewissheit im Kopf, es geschafft zu haben. Vor allem aber geht es auch auf der Yacht ums Geschäft. Wichtige Mitarbeiter empfängt Benko oft im Stundentakt auf dem Schiff. Ein kurzes Geplänkel, wie geht's der Familie? Dann kommt Benko schnell zur Sache. Eigentlich sei es immer um Themen rund ums Geschäft gegangen, erzählt einer, der häufiger bei ihm an Bord war und dazu eingeflogen wurde. Sind es keine Mitarbeiter, so lädt Benko Investoren ein. Mit dem Spediteur Klaus-Michael Kühne hatte er 2012 den Einstieg in die Signa Prime vereinbart. Mit dabei auf Mallorca war Benkos Handelsexperte Dieter Berninghaus. Das Duo präsentierte Kühne und dessen Vertrauten Karl Gernandt die Top-Immobilien und das Konzept der Luxusgruppe rund um das KDW. Der Milliardär wird bis 2022 mehrfach aufstocken, bis er über eine 500 Millionen Euro im Risiko ist. Kühne ist so hingerissen von dem Immobilienunternehmer, dass er auf Benkos Yacht eine Art Gegenbesuch macht. Kühnes Yacht und jene Benkos, so wird es erzählt, liegen vor Ibiza. Und Kühne kommt rüber zum jungen Unternehmer an Bord. Einer, der damals Zaungast ist, sagt, zum Glück waren sie auf Benkos Schiff. Das von Kühne schaukelt immer so. Kühnes Yacht, die Shrimi 3, hat nur eine Länge von 40 Metern. Da lag Benkos Roma mit ihren 62 Metern doch viel ruhiger im Wasser. Auch dank zusätzlicher Stabilisatoren, wie der Prospekt verspricht, mit dem die Roma nach der Signa-Pleite verchartert wird. Ein Kino gibt es, das mit raffinierten Beleuchtungsdetails ausgestattet ist und die biologische Leuchtkraft des Meeres imitiert. Ebenso eine 27 Meter lange Wasserrutsche. Eine Tauchschule hat Benko einrichten lassen, ein Tauchboot gekauft sowie ein unendliches Angebot an Wasserspielzeug, wozu ein fast 17 Meter langes Motorboot zählt sowie mehrere Jetski-Boote, die aber so selbstverständlich scheinen, dass sie im Prospekt nicht einmal genannt werden. Benko war eben nichts zu teuer, was nicht einmal Kühne sich hätte leisten wollen. Auch unter Milliardären. Und Kühne kann mit vom Manager-Magazin geschätzten 39 Milliarden Euro Vermögen als der wahrscheinlich reichste Mann Deutschlands gelten, gibt es noch feine soziale Unterschiede. So wie auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Spektrums der eine Obdachlose dem anderen Obdachlosen dessen trockenen Schlafplatz neidet. René Benko und seine Gäste, wo immer sie vor sich hin dümpelten, suchten und fanden etwas, was der französische Soziologe Grégory Salles demonstrative Abgeschiedenheit nennt. Eine Superjacht zu nutzen und erst recht eine zu besitzen, sei eines der offenkundigsten, wichtigsten äußeren Zeichen von Reichtum, schreibt Sall in seiner vielgelesenen Studie Superjachten. Für den Kapitalismuskritiker ist es auch ein Synonym für die Abgehobenheit der reichen Wirtschaftseliten. Es handle sich um einen räumlichen Rückzug in kleinem Maßstab, der eine gesellschaftliche Abspaltung in großem Maßstab umsetze. Benko jedenfalls hatte sich eine eigene Welt geschaffen, zu der sehr viele Zutritt begehrten, weil sie dazugehören wollten. Oder, wenn sie schon lange reich waren, weil sie mit der Hilfe des spendablen und offensichtlich so geschäftstüchtigen Mannes noch reicher werden wollten. Roland Berger ließ übrigens die meisten Feste aus. Er erinnert sich, einmal bei einem Törgelen in Wien dabei gewesen zu sein, nicht aber bei Jagden auf Benkos Yacht oder im Chalet N. Das mag mit dem Alter zusammenhängen. Berger ist 1937 geboren. Aber es gab auch andere Gründe. Das erschien mir alles etwas neureich, sagt er. Benkos Verhalten habe ihn eher irritiert und hätte ihn eigentlich misstrauisch machen müssen. Einmal immerhin war er mit anderen Gesellschaftern Gast in den Villen, die sich Benko oberhalb des Gardasees hat bauen lassen. Eigentlich, um sie teuer zu verkaufen. Benko ließ Berger per Hubschrauber abholen, für eine Arbeitssitzung des Beirats in der von Benko getauften Villa Eden bei Gardone Riviera am westlichen Ufer des Sees. Ganz schön, die Villen, will Berger seinem Gastgeber gesagt haben. Schließlich wurden sie auch von Promi-Architekten wie David Chipperfield und Richard Meyer designt. Aber er glaube nicht daran, dass sie sich für bis zu zweistellige Millionenbeträge verkaufen ließen. Die Grundstücke zu klein, der Nachbar zu nah aus Sicht der wenigen Menschen, die sich derartigen Luxus leisten können. Immerhin konnte man sich ein Haus für gut 10.000 Euro die Nacht mieten, wie die Süddeutsche Zeitung 2021 berichtete. Jedenfalls, wenn das Ressort geöffnet haben sollte. Das eine oder andere Haus verkaufte Benko dann doch an alte Geschäftsfreunde wie den Ausrichter des Hahnenkamm Trubels in Kitzbühel, Harti Weirater. Die meisten der Häuser aber behielt Benko einfach. Zusätzlich zu seiner Villa Ansaldi bei Sirmione direkt am Ufer des Gardasees, auch sehr schön und ebenfalls mit Hubschrauberlandeplatz versehen. Benko, der Schulabbrecher aus Innsbruck, häuft Reichtümer an wie eine Silicon Valley-Größe. Oder wie einer dieser Hedgefonds-Eigentümer aus den USA, die in guten Jahren Milliarden Dollar verdienen und an denen sich Benko in seinem Lebensstil orientiert. Warum auch nicht? Benkos Geschäftsideen versprachen ihm und seinen Investoren auch für die nächsten Jahre sehr ordentliche Renditen.